nach Paris mal geh, wird's mir sicher bang. Denn ich spreche le français nicht grad parfaitement. In der Schule, à l'école, war ich nicht très bon. Ich behielt wie jammervoll nur une petite chanson. Und wenn ich mal nicht weiter weiß, sag ich komm si, komm ça. Und sing dann dieses Lied ganz leise, es wird schon gehen, ça va. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en ronde. Les petites dames font comme ça, et les messieurs font comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en ronde. D'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Tout en rond, wenn ich nach Paris mal geh, wird's mir nicht mehr bang. Denn ich spreche le français, sehen Sie parfaitement.